Abschnitt 15 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 6. Die Klappmütze, in Klammern Cystophora cristata, Teil 2. Liegen mehrere Seehunde auf derselben Eisscholle oder ringsumher, so kann man viele schießen. Aber es gilt vor allen Dingen, die ersten Seehunde, auf die man schießt, gleich so zu treffen, dass sie tot wie ein Stein da liegen. Ich erinnere mich, im Jahre 1882 eine ganze Bootsladung an einer Stelle geschossen zu haben. Und ich hätte noch mehrere Boote voll schießen können, wenn ich hätte fortfahren können. Denn wenn man sich erst so in das Seehundslager eingeschossen hat, dass ringsumher in allen Ecken und Kanten tote Seehunde liegen, dann liegen die anderen auch ruhig. Sie starren ihre toten Kameraden an, die sie für lebendig halten, und denken, können sie, denen der Unruhestifter so nahe ist, ruhig liegen, so dürfen wir es immerhin wagen. Ist man dagegen so unglücklich, den ersten oder die ersten Seehunde nicht sofort auf eine tödliche Stelle, in Klammern zum Beispiel den Kopf, zu treffen, so dass das Tier verwundet auf der Eisscholle umherspringt oder sich mit einem Geplätscher ins Wasser stürzt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass die meisten anderen auch unruhig werden und seinem Beispiel folgen. Deshalb muss man lieber einen Fehlschuss tun, als dass man einen Seehund anschießt. Und da liegt es denn auf der Hand, dass es von großer Wichtigkeit ist, tüchtige Schützen auf der Seehundsjagd zu haben. Sobald der Seehund geschossen ist, wird ihm das Fell abgezogen. Es handelt sich nun darum, den Tieren das Fell so schnell wie möglich abzuziehen, um weiterzukommen und von den anderen Booten nicht überholt zu werden. Deshalb kommt es auch sehr darauf an, dass der Schütze tüchtige und geschickte Leute in seinem Boot hat. Ein geübter Mann kann einem Seehund in ganz unglaublich kurzer Zeit das Fell abziehen. Ich sah es oft in 2 Minuten ausführen. Erst wird ein langer Schnitt vom Kopf bis zum Schwanz am Bauch entlang gemacht, dann einige Schnitte an jeder Seite zwischen der Speckschicht und dem Fleisch, dann einige Schnitte oben vom Kopf herunter und einige unten beim Schwanz und den Hinterbeinen und das Fell ist herunter. Darauf zieht man die Vorderbeine, die noch festsitzen, heraus und befreit sie mit ein paar Schnitten von der Haut, die jetzt ins Boot gebracht werden kann. Man verwendet nur das Fell und die unter demselben liegende dichte Speckschicht, die daran festhängt. Das Übrige lässt man auf dem Eise liegen als Speise für die Möwen. Der Klappmützenfang ist noch nicht so sehr lange in der Dänemarkstraße betrieben worden. Man begann zuerst im Jahre 1876 damit und während der ersten 8 Jahre wurde er mit kolossalem Erfolg von vielen norwegischen Fahrzeugen betrieben. Fußnote: Ein paar englische und amerikanische Schiffe versuchten den Fang, nachdem die Norweger damit begonnen hatten, ebenfalls. Ende der Fußnote. Man fand überall Seehunde und schoss sie zu Tausenden nieder. In jenem Zeitraum wurden ungefähr 500.000 Stück geschossen und wenigstens ebenso viele sind durch Kugeln getötet, ohne dass man ihrer hat habhaft werden können. Dann trat jedoch ein Umschlag ein. In den nun folgenden Jahren wurden fast gar keine Klappmützen gefangen. Beinahe alle Fahrzeuge sind Jahr für Jahr erfolglos gewesen. Was kann der Grund dazu sein? Seehundsfänger haben es auf den Wind, auf den Seegang, die ungünstigen Eisverhältnisse geschoben. Aber in dem allen liegt doch keine beruhigende Erklärung, so dass man die Hoffnung auf bessere Fangjahre aufrechterhalten könnte. Die Verhältnisse können wohl immerhin 2 Jahre ungünstig sein. Tritt man aber in einem Zeitraum von 4 oder 5 Jahren keine Änderung ein, da kann man die Eisverhältnisse nicht mehr als stichhaltigen Grund ansehen. In dem Maße können sich die Verhältnisse auf dem Eismeer nicht verändert haben. Außerdem waren wir mit dem Jason zweifelsohne mehrmals in ebensolches Eis hineingekommen wie das, was wir in früheren Jahren als gutes Eis betrachteten, ohne dass wir jetzt auch nur einen einzigen Seehund erblickt hätten. Wenn wir Seehunde fanden, so lagen sie immer weiter hinein auf dem dicken Eis. Wurde das Eis morsch, so zogen sie sich weiter zurück, dorthin, wo das Eis fest war. Der Unparteiische kann nicht darüber in Zweifel sein, dass die Zahl der Klappmützen ganz bedeutend abgenommen hat, und zwar infolge der hartnäckigen Verfolgung, deren Gegenstand sie gewesen sind. Für mich, der ich zu 2 verschiedenen Zeitpunkten Gelegenheit gehabt hatte, das Fangterrain hier oben zu besuchen, war der Unterschied zwischen früher und jetzt sehr auffallend. Hier oben, wo ich im Jahre 1882 überall Seehunde sah, sobald wir nur ein Stück ins Eis hineinkamen, Hier war im Jahre 1888 fast keine lebende Seele mehr zu erblicken. Anfangs hielt ich diese Verringerung der Seehunde jedoch noch für bedeutend größer, als sie in Wirklichkeit war. Am 3. Juli sollte ich jedoch anderer Ansicht werden, denn, wie später ausführlicher erzählt werden wird, erblickte ich an dem Tage tiefer ins Eis hinein so viele Klappmützen, wie ich mich kaum entsinne, jemals gesehen zu haben. Sie lagen aber auf so dicht zusammengestautem Eis, wo man früher nicht nach ihnen gesucht hatte. Was aber ist denn der Grund, dass der Klappmützenfang Jahr aus, Jahr ein so schlecht ist? Das ist ein Rätsel, über das man wieder und wieder grübeln kann, ohne doch zu einem sicheren Resultat zu kommen. Die Auffassung, zu der ich allmählich gelangt bin, geht dahin, dass einerseits der allzu starke Fang keine unwesentliche Rolle spielt, dass es aber noch einen anderen Grund von vielleicht ebenso großer Bedeutung gibt. Dieser Grund kann doppelter Art sein. Er kann an einer Veränderung der Natur und der Gewohnheiten zu suchen sein, die entweder auf Erziehung oder auf direkte, natürliche Wahl im Kampf ums Dasein zurückzuführen ist. Viele Menschen sind der Ansicht, dass sich die Tiere nicht entwickeln können, dass sie keine Erfahrung machen und daraus ihre Schlussfolgerungen ziehen können. Zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Ich glaube, dass die Tiere, die Wilden sowie die Zahmen, Augen zum Sehen und Ohren zum Hören haben. Sie sammeln ihre Erfahrungen und lernen so gut wie die Menschen, wenn auch nicht in so hohem Grade. Und ein gutes Beispiel hiervon geben uns vielleicht gerade die Klappmützen in der Dänemarkstraße. In früheren Zeiten lebten die Klappmützen ein herrliches Leben hier oben auf dem Eise. Sie aßen und schliefen, hatten ihre Liebesabenteuer und vermehrten sich. Nur einen einzigen wirklichen Feind kannten die Klappmützen in jenem goldenen Zeitalter, nämlich den Eisbären. Und auch von ihm wurden sie nicht allzu häufig heimgesucht, denn der Bär zieht sich, da er kein besonderer Schwimmer ist, gern dahin zurück, wo das Eis fester ist. Aus dem Grunde pflegen sich Klappmützen mehr am Rande des Eises, in dem offenen Eis aufzuhalten. Im Sommer des Jahres 1876 aber kam eine andere Art Eisbär aus dem Meere her in die Dänemarkstraße geschwommen, und der war raubgieriger und größer. Er war der norwegische Seehundsfänger Eisbär, der von dem Veteranen der norwegischen Seehundsfänger Sven Foyn in diese Gegend entsandt war. Dieser Eisbär fand hier Unmassen von Seehunden und brachte das eine Mal mehrere tausend mit nach Hause. Seit jenem Tage hatte das ruhige, ungestörte Leben der Klappmützen hier oben ein Ende. Jeden Sommer kamen Ende Mai und Anfang Juni Scharen von norwegischen Seehundsfängern hier herauf, und da die Tiere zahm und leicht zu fangen waren, nahm man gleich große Mengen mit. Ja, in den ersten Jahren waren sie so zahm, in Klammern sie ahnten ja nichts Böses, dass man nicht nötig hatte, sie zu schießen. Man konnte sie auf den Eisschollen totschlagen, ja, auf verschiedenen Schiffen ließ man die Leute gar keine Flinten in die Boote mitnehmen, sondern ließ die Seehunde einfach totschlagen. Das goldene Zeitalter für die Seehundsfänger nahm jedoch bald ein Ende. Die Klappmützen hatten bis dahin nicht geahnt, welche Gefahr ihnen von diesen Fahrzeugen mit dem Ausguck auf dem Großmast drohte, die einen ganzen Schwarm von Booten gegen sie aussandten, aber sie machten bald ihre Erfahrungen, und es währte nicht lange, bis sie scheu wurden. Jetzt musste man sie aus weiter Entfernung schießen. Das Merkwürdige dabei war, dass nicht allein die alten, erfahrenen Seehunde scheu wurden, sondern auch bei den ganz Jungen machte sich dies in auffallender Weise bemerkbar. Entweder müssen also die alten Seehunde ihrem Nachwuchs die gemachten Erfahrungen auf irgendeine Weise mitgeteilt haben, oder auch müssen diese ihre Erfahrungen vermittelst Erbschaft erhalten haben. Wie sich die Sache nun auch verhalten mag, so ist es doch Tatsache, dass die Klappmützen, alte wie junge, mit jedem Jahr scheuer geworden sind. Sie haben es gelernt, sich vor einem Feind in Acht zu nehmen, den sie früher nicht kannten, und zwar haben sie dies in dem kurzen Zeitraum von ungefähr 10 Jahren gelernt. Ich glaube aber, dass die Weisheit der Klappmützen weitergeht. Sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie gerade dort, wo sie sich früher am sichersten fühlten, nämlich am Rande des Eises, jetzt am meisten gefährdet waren. Sie haben gelernt, dass, wenn sie in der Zeit des Haarwechsels, wo sie gern auf dem Eise liegen, ungestört sein wollten, sie sich auf das dichte Eis weiter hinein zurückziehen müssten. Hier sind sie freilich den Angriffen des Eisbären ausgesetzt, entgehen aber den weit schlimmeren der norwegischen Seehundsfänger. Wie einleuchtend diese Erklärung auch erscheinen mag, so kann man sich doch nicht verhehlen, dass es auch eine andere Erklärungsweise geben kann. Geht man davon aus, dass nicht alle Seehunde von Anfang an gleich scheu sind, was unleugbar der Fall ist, dann wird die Schlussfolgerung naheliegen, dass wenn man mit der Jagd beginnt, naturgemäß die am wenigsten scheuen, sowohl junge wie alte Seehunde, sich zuerst töten lassen, während die scheueren entfliehen und sich vermehren können. Auf diese Weise muss ja die Scheuheit sich in immer stärkerem Grad auf das Geschlecht vererben. Hierdurch erhält man eine Erklärung, weshalb die Klappmützen scheuer werden, nicht aber, weshalb sie sich weiter auf das Eis zurückziehen als früher. Nimmt man indessen an, dass ebenso wie es Seehunde gibt, die scheuer sind, auch solche existieren, die sich mit Vorliebe draußen in dem offenen Eis aufhalten, während sich andere gern weiter zurückziehen, so ist es ja ganz selbstverständlich, dass diejenigen, die sich dort aufhalten, wo die Fahrzeuge am leichtesten hinkommen, zuerst fortgeschossen werden, während die anderen verschont bleiben und das Geschlecht vermehren können, das dann mehr und mehr die erbliche Gewohnheit annimmt, sich weiter zurück auf dem dichten Eis zu halten. Welcher von den hier angeführten Erklärungsgründen die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat, ist nicht so ganz leicht zu entscheiden. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, dass sie alle beide ihre Berechtigung haben. Dass nämlich sowohl Erziehung und Erfahrung als auch die natürliche Wahl im Kampf ums Dasein, mit anderen Worten das Überleben der am glücklichsten Ausgerüsteten, die Ursache sind, dass die Klappmützen, nachdem einmal Jagd auf sie gemacht wurde, ein furchtsameres Naturell erhalten und ihre Gewohnheiten verändert haben. Dass dies wirklich der Fall ist, wird niemand bestreiten wollen, der Gelegenheit gehabt hat, dem Fange beizuwohnen. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Jessi Dessau-Roslau, November 24.